ich komme. Im Buch ist von mir geschrieben. Deinen Willen, mein Gott, mein Gott, mein Gott, deinen Willen tu ich gern. Deinen Willen tu ich gern.